Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ups. Started the recording at the wrong time. Ich habe am falschen Moment angefangen aufzunehmen. That Daniel is eating breakfast. Ich habe nicht gesehen, dass Daniel noch am Morgenessen ist. Eating a good, amazing European chocolate. Er isst gerade eine wunderbar leckere europäische Schokolade. Actually, one of Debbie's favorites. Einer der Schokoladen, die Debbie am liebsten hat. Germany. Und ich denke, es wurde in Deutschland hergestellt. Work. Und es ist bei Stock hergestellt. Ja, it's called Toffifee. Sie sind Toffifee genannt. He loves it. Thaisa loves it. And Daniel loves it. Debbie, Thaisa und Daniel lieben diese Schokolade. Put one in his mouth. Und er hat gerade eine von diesen in den Mund genommen. Es tut mir leid, Leute. Anyhow. Aber ja, it's a really good chocolate. es ist eine wirklich gute Schokolade. You pay Daniel a lot of money, he might save you one. Vielleicht, wenn ihr Daniel ganz viel bezahlt, wird er eines davon für euch auf die Seite tun. I said maybe. Ah, ich habe gesagt, vielleicht. Er liebt die Toffifees. Okay, I don't like it. Ah, ich mag sie nicht. Sie sind zu süß. But I brought a chocolate for me too from Europe. Aber ich habe auch für mich eine Schokolade von Europa mitgebracht. 5% dark chocolate. 95%ige dunkle Schokolade. Das ist keine Schokolade, sagt Daniel. No. Doch, das ist gute Schokolade. So let's talk about the Holy Spirit, not about chocolate. Okay, lass uns über den Heiligen Geist reden, nicht über Schokolade. We are just real people. Aber wir sind einfach echte, reale Leute. Wir sind nicht professionelle Kleriker. By the way, ah, Leute, übrigens. At Carnival, über Fasnacht. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 4 days. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, 4 Tage. Doing the most incredible and powerful seminar I've ever done. Werde ich das unglaublichste Seminar durchführen, das ich je getan habe. Religion. Gemeinde ohne Religion. Very limited space. Wir haben sehr begrenzte Plätze. I will teach about leadership, what the church is supposed to be like. Non-religious and all this stuff. Aber ich werde euch über Leiterschaft lehren, über wie die eine Gemeinde sein sollte, nicht religiös und so weiter. Pastor. Ich werde lehren über Aufgabe eines Pastores und den fünffältigen Dienst, die Gemeindestruktur und über all diese Dinge. Intense teaching. 4 Tage mit intensiver Lehre. So. You are interested in coming, so. Und wenn du interessiert bist zum Kommen, get in touch with our team on Instagram. Dann musst du schnell in Kontakt treten mit unserem Team auf Instagram. This here too, I don't know. Oder vielleicht da kannst du auch mit uns in Kontakt treten über YouTube, ich weiß es nicht. Aber wir haben nur sehr begrenzte Plätze. We were thinking of getting a place for 1,000 people. Wir haben daran gedacht, einen Ort zu kriegen für 1,000 Leute. I decided not. Aber ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. People maximum. Sondern nur höchstens 250 Leute. And I think the moment we open it will be full. Und ich denke, vom Moment an, wo wir das eröffnen, wird es voll sein. Let's talk about the Holy Spirit. Okay, lass uns über den Heiligen Geist reden. The Spirit and the names and the symbols and the titles. Also über die Namen und die Titel und die Symbole vom Heiligen Geist. First of all, he's called the Spirit of. Also erstens wird der Geist Gottes genannt. Right in the very beginning in Genesis chapter 1. Und gerade im 1. Mose 1:1. The earth was in form and void, and the Spirit of God hovered over the face of. Steht da, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Names that are given to the Holy Spirit show exactly how his character. Und erinnert euch, all diese Titel und Namen, die den Heiligen Geist beschreiben, beschreiben auch, wie er ist, seine Eigenschaften. Also er ist Gott. We talked about this. Und wir haben ja schon darüber geredet. 7, verse 13. Oder schau in Lukas 11, Vers 13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? So used to say, oh, the Holy Spirit, oh, the Holy Spirit, oh, the Holy Spirit. Und wisst ihr, es ist interessant, weil wir sind es so gewohnt zu sagen, oh, der Heilige Geist, oh, der Heilige Geist. Oh, the Holy Jesus. Wir sagen ja nicht, der Heilige Jesus. When the Bible calls him the Holy Spirit, it means that that's an important emphasis. Und wenn die Bibel sagt Heiliger Geist, dann meint es ist wichtig, dass er heilig ist. He is holy. Er ist heilig. You cannot treat him as something, someone unholy. Du kannst ihn nicht behandeln wie etwas, das nicht heilig ist oder jemand. Lightly. Du kannst ihn nicht leichtfertig mit ihm umgehen. Treat him with reverence. Du musst ihn mit Ehrbietung behandeln. Honor. Und mit Ehre. You cannot grieve the Father, neither can you grieve Jesus, but the Holy Spirit can be grieved. Zum Beispiel kannst du den Vater nicht betrüben und Jesus, aber der Heilige Geist kannst du betrüben. So don't treat him as the part of the Godhead that's not to be taken super serious. Also behandle ihn nicht wie der Teil der Dreieinigkeit, die nicht sehr ernst genommen werden sollte. But look what else he said. Aber schau, was es auch noch sagt. Hebrews 9, Hebrews 10, verse 29. Hebräer 10, 29. And of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot and counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing and insulted the Spirit of grace? Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird denjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Er ist der Geist der Gnade. You know, don't believe that grace means the undeserved favor of God, because it's not true. Und wisst ihr, glaubt einfach nicht, dass Gnade unverdiente Gunst Gottes bedeutet. Das heißt es nicht. Because that's what people believe. Es sind so viele falsche Sachen passiert, weil die Leute das geglaubt haben. God is one aspect of grace. That's not what grace is. Die unverdiente Gunst Gottes ist einen Teil der Gnade. Eine Seite, aber nicht das Ganze. Gnade ist so viel mehr. Gnade ist diese Fähigkeit, das Leben so zu leben, wie Gott möchte, dass du es lebst. Just read. Also schau diesen Kontext an, in dem wir es gelesen haben. Treat the blood of the covenant as a common thing. Da heißt es, dass wir das Blut des Bundes mit Füßen treten oder als etwas nicht Wichtiges nehmen. Dann sind wir dem Geist der Gnade am Schmähen. It gives you the divine ability to do things you could never do. Der Heilige Geist ist der, der dir diese Fähigkeit gibt, Dinge zu tun, die du sonst nie tun könntest. According to the finished work of the cross. Wandle heilig durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Und morgen werden wir noch über andere Seiten reden. Bis morgen.